willkommen zur nächsten TechView Podcast Show. Und wie in jeder Show habe ich natürlich auch in dieser Show wieder jede Menge interessanter Themen für euch vorbereitet. Unter anderem geht es diesmal um ein etwas kontroverses Thema, was uns so ein bisschen in die politische Richtung katapultiert und uns quasi fragt, wie viel wollen wir von uns selber zeigen, nackig vom Staat oder nicht, so habe ich das Ganze mal genannt unter diesem Titel quasi. Und das zweite Thema ist so ein kleiner Überblick oder Rundgang rund um die CES, die Consumer Electronics Show, die natürlich wie immer in den USA stattgefunden hat. Und da will ich mal einen Blick drauf werfen, was es dort für interessante Themen gab. Dann neben den Themen will ich euch noch darauf hinweisen, dass dieser TechView Podcast momentan ohne Bezahlung läuft. Das heißt, ich will euch nochmal auf den Spenden-Button hinweisen, der auf der TechView Podcast schon mal angekündigt worden ist. Falls ihr den nicht findet, einfach mal ein paar Posts zurückgehen. Dort ist er sicherlich nochmal drin. Könnt ihr auf jeden Fall spenden. Das Ganze wird für die TechView Podcast verwendet. Das heißt, für die Videoaufnahmen und auch für die Audioaufnahmen, um die ein bisschen was zu verbessern, aufzupeppen. Und damit natürlich das Ganze sich irgendwie für mich auch rentiert und damit ich irgendwie ein bisschen was an Geld komme. Und ja, ich hoffe, ihr spendet zahlreich und jetzt viel Spaß mit dem TechView Podcast. Das jetzige Thema, was wir besprechen wollen, ist ein sehr aktuelles Thema, was vor allen Dingen auch in der Presse und durch den Medien herumgeistert. Eigentlich ein Thema, was schon seit gut 2 Jahren so auf dem Plan ist. Denn dort wurde das erste Mal in England ein Nacktscanner vorgestellt. Ein sogenannter Nacktscanner oder auch Körperscanner, Bodyscanner, so wie das am Anfang genannt wurde. Später kam halt der Begriff Nacktscanner auf, weil man wirklich mit den allerneuesten Geräten Leute wirklich bis auf die Haut ausziehen kann quasi, ohne dass man dafür irgendwie physisch die irgendwie anfassen muss, sondern es geht mit einem einfachen Scan, der wenige Sekunden dauert. Und wir wollen heute mal ein bisschen das Thema beleuchten, ist ja sehr kontrovers, nicht nur in den Medien, sondern jetzt auch in der Politik diskutiert worden. Ich kann mich noch erinnern, ganz überraschend übrigens für mich, dass letztes Jahr zum Beispiel der damalige Innenminister Herr Schäuble noch gesagt hat, so einen Unsinn machen wir nicht mit. Ich glaube, das war das einzige Mal, wo ich dem dann voll zustimmen kann zu dieser Aussage in seiner gesamten Amtszeit überhaupt. Und ja, nun haben sich ein paar Dinge geändert. Gerade die Terrorangst ist ja wieder gestiegen, nicht nur in den USA, sondern auch hier bei uns in Deutschland. Durch diesen vereitelten Anschlag, der ja in den USA stattgefunden hat quasi. Und dann hat man relativ schnell reagiert in den USA und überall diese ersten schnellen Prototypen quasi dieser Nacktscanner oder dieser Körperscanner genommen und dann jeden Flughafen quasi gebracht. Das ging ja ratzfatz, dank einem Notfallplan quasi. Also man hatte das wahrscheinlich auch von vornherein auch schon geplant, nur war man wahrscheinlich mit der Planung noch nicht so weit. Und ja, man erhofft sich jetzt mit diesen Körperscannern, dass man jetzt Sprengstoff oder andere nicht metallische Gegenstände leichter und vor allen Dingen schneller entdecken kann. Kommen wir zunächst einmal zur Lage, wie es jetzt aussieht, wenn wir versuchen, in ein Flugzeug zu steigen. Ihr kennt sicherlich von, wenn ihr selber nicht im Flugzeug geflogen seid, kennt ihr das sicherlich von Filmen. Ansonsten kennt ihr das auch so. Es gibt diese Sicherheitsschranken, wo ihr einfach durchgehen könnt und die reagieren auf metallische Gegenstände, sprich irgendwie welche Messer, Klappmesser oder hier Pistolen oder sowas, falls ihr sowas habt, Waffen oder irgendwelche anderen metallischen Gegenstände, dann piepst es einfach einmal laut. Und dann gibt es die Möglichkeit halt, wenn es einmal laut gepiepst hat, wird mit einem Handscanner meistens von einem Personal, was da halt geschult ist, für der Körper halt abgescannt, um speziell rauszufinden, wo ist jetzt dieses Piepsen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Metallplatte im Kopf habt, irgendwie piepst es halt am Kopf, dann könnt ihr irgendwie sagen, ja, gab es eine Operation oder sowas oder habt ihr jetzt was im Kopf da, dann könnt ihr einfach durchgehen. Das heißt, im Grunde genommen wird nicht viel dann über euch herausgefunden, sagen wir mal so. Und das ist also der jetzige normale Standard, wie man es eigentlich auch kennt. Der Nachteil ist natürlich, dass diese Geräte so Sachen wie Sprengstoff in so kleine Tütchen verpackt natürlich nicht erkennen. Da müssen natürlich dann Leibesvisitationen irgendwie durchgeführt werden. Die werden tatsächlich auch, gerade wenn jetzt so Terrorgefahr ganz groß ist, auch durchgeführt in einigen Teilen, beziehungsweise an einigen Personen, natürlich nicht an allen Personen, sondern an verdächtigen Personen oder auch so mal einfach mal so prophylaktisch einfach mal ein paar Leute raussuchen per Zufall und dann mal richtig körperlich durchsuchen. Oder Leute, die auffallen, die irgendwie nervös sind, besonders nervös sind oder die zum Beispiel auch schon auf irgendeiner schwarzen Liste stehen, Kriminelle. Dort wird ja dann nicht nur nach irgendwelchen sprengstoffartigen Dingen gesucht, vielleicht auch nach Drogen, die dann irgendwie in ein anderes Land geschleust werden sollen zum Beispiel. Und ihr kennt es auch sicherlich, am Flughäfen gibt es ja diese sogenannten Geräte, die quasi eure Koffer durchscannen, wo ihr dann quasi so einen Koffer auf dem Band einfach hinstellt und dann wird da einmal durchgescannt, der Inhalt, und dann wird dann gesehen, was ihr dann so alles so im Koffer drin habt. Und falls da was Verdächtiges ist, was ihr nicht mitnehmen dürft für den Flug, wird das natürlich aussortiert. Dann kennt ihr sicherlich auch, seit neuestem gibt es ja auch die Regelung der verschiedenen Flüssigkeiten, die man mitnehmen darf. Man darf, ich glaube, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber man darf nur bis zu einer bestimmten Menge an Flüssigkeit mit in Flugzeug, ins Handgepäck mitnehmen. Es gab ja dann auch, glaube ich, vor ein paar Wochen dieses Skandälchen, wo man dann quasi rausgefunden hat, ja, man wird ja quasi, bevor man eincheckt, wird man ja quasi überprüft auf diese Flüssigkeiten, kann dann aber im Duty-Free-Bereich wieder komplette Wasserflasche kaufen, wo man dann wieder theoretisch wieder was verstecken könnte. Also eigentlich ein bisschen was unsinnig, diese ganze Regelung. Und im Zuge dieser ganzen Regelungen gibt es jetzt diese neue Regelungsvorschlag hier auch in Deutschland, diese Körperscanner einzuführen. Und ich habe mir das Ganze mal jetzt mal angeschaut, allein weil das ja hier wirklich ernsthaft diskutiert wird, dass das eingeführt wird. Es gibt Nachbarstaaten, ich habe ja schon erwähnt, England hat das, glaube ich, als einer der ersten Staaten direkt eingebaut in ihre Flughäfen. Holland hat jetzt vor kurzem nachgezogen, gerade was eben nach dem vereitelten Terroranschlag in den USA geschehen ist, ist ja halt so Panikmache, die kennt man. Und die Politik versucht ja immer dagegen zu wirken, indem sie dann schnell irgendwelche Antworten findet, um die Leute zu beruhigen. Oder um selber besser dazustehen. Und man hat dann relativ schnell in Holland dann, ich glaube, das war innerhalb von wenigen Wochen, hat man diese Körperscanner aufgestellt. Man hat da die Improved-Version benutzt, also eine bessere Version. Ich werde euch gleich noch erklären, was das heißt. Und wir werden dann auch noch auf die technischen Details ein bisschen was drauf kommen und das mal ein bisschen was diskutieren. Fangen wir also an mit diesen technischen Details. Es gibt halt mehrere Stufen von diesen Körperscannern, Bodyscannern. Das ist einmal eine simple, einfache Stufe, würde ich mal sagen, oder technologisch zumindest eine einfache Stufe, nämlich das Benutzen der Röntgenstrahlen. Ihr kennt es, Röntgenstrahlen, falls ihr euch mal schon was gebrochen habt oder einen Verdacht hattet, dass ihr irgendwas mal gebrochen habt, fahrt ihr dann zum Arzt und dann werdet ihr oder ins Krankenhaus, dann wird einmal kurz geröntgt, ob da wirklich ein Knochen gebrochen ist oder ob irgendwie was anderes vorliegt. Und diese Röntgenstrahlen sind natürlich so stark quasi, dass sie durch den Körper durchgehen und dann eben nur noch den Knochen darstellen. Das heißt, die gehen dann einfach durch die Haut durch wie durch Butter. Ich glaube, das ist hinlänglich bekannt. Diese Röntgenstrahlen werden vor allen Dingen in dieser Medizin, im medizinischen Bereich eingesetzt. Das Interessante dabei ist, dass diese Röntgenstrahlen, weil sie so intensiv, weil sie so stark sind, auch Zellschäden hervorrufen können und daher auch schon seit langem bekannt ist, dass sie eventuell krebserregend sind nach längerem intensiven Gebrauch. Aus dem Grund wird ja in Krankenhäusern eigentlich recht recht sparsam mit diesen Röntgenstrahlen umgegangen, was die Anzahl der Röntgenversuche an einem Patienten angeht. Das heißt, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich wurde in meinem Leben, glaube ich, nur zweimal geröntgt. Und das war halt aufgrund von irgendwelchen Verletzungen, die ich dann hatte. Und dann wurde rausgefunden, ja, war Verdacht auf Knochenbruch oder sowas. Und dann wird rausgefunden, ja, ist kein Knochenbruch, ist nur eine Prellung oder sowas. Tut halt nur verdammt weh. Und der Grundsatz bei den Ärzten, so habe ich mir sagen lassen, gilt, dass man so wenig wie möglich eine Person röntgt. Das heißt, dass man die nur röntgt, wenn wirklich irgendwelche schwerwiegenden Krankheiten oder Knochenbruch, zum Feststellen eines Knochenbruchs zum Beispiel, behoben werden müssen. Also nur aus medizinischen Gründen wird geröntgt, nicht so aus Spaß und Jux und Tollerei, um zu gucken, wie sieht er jetzt von innen aus, der Mensch. Also diese Spaß und Forschungs, dieses Forschungsklima hat man, glaube ich, schon seit einigen Jahren schon hinter sich gebracht. Also das Interessante, es gibt wirklich Geräte, die auch vor allen Dingen, ich glaube, gerade bei England ja sehr früh damit angefangen hat, diese Röntgenstrahlen, diese Körperscanner einzuführen, waren es wahrscheinlich auch diese Röntgenstrahlgeräte. Und die haben natürlich dann wirklich den Nachteil, dass ihr wirklich aktiv bestrahlt werdet mit Röntgenstrahlung. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt nicht so ein normaler Student seid, wie ich es jetzt zum Beispiel bin, oder irgendwie einen normalen Job habt, wo ihr dann nicht täglich damit in irgendwelche anderen Länder fliegt oder in die USA fliegt, so ein Businessman stelle ich mir jetzt so vor, der dann täglich in einem anderen Land ist. Wenn das jetzt flächendeckend eingeführt würde, so ein Bodyscanner, und man nehme mal an, jetzt so ein Bodyscanner für Röntgenstrahlung oder basierend auf Röntgenstrahlung, war das wahrscheinlich erstens eine der bekanntesten Strahlungen und zweitens wahrscheinlich eine der billigsten Geräte ist, weil es relativ einfach aufzubauen ist. Und stellt euch mal vor, ihr habt dann jetzt jeden Tag, werdet ihr dieser Röntgenstrahlung ausgesetzt, um zu scannen, ob ihr nicht irgendwelche Waffen und Kampfstoffe irgendwie mittragt, gescannt. Das wäre doch eigentlich gegen allen menschlichen Verstands, weil man dort dann die Gesundheitsgefährdung doch desjenigen, der da jetzt gescannt wird, doch erheblich beeinträchtigt. So finde ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht gerechtfertigt, das überhaupt zu machen. Das ist so ein Aspekt, dieser medizinische Aspekt, der setzt sich auch fort in den anderen Technologien. Jetzt kommen wir mal noch dazu, was man mit diesen Bodyscannern alles machen kann. Es ist natürlich möglich, mit diesen Bodyscannern basierend auf Röntgenstrahlung auch bis auf die Knochen zu strahlen, aber meistens ist das natürlich nicht nötig. Außer man will wirklich rausfinden, ob einer nicht vielleicht unter die Haut sich irgendwas in den Knochen reingerammt hat oder sowas, um was zu verstecken. Das Interessantere sind, glaube ich, dann diese Erstellung von Bildern, die wirklich sehr, sehr anatomisch realistisch sind, die also gerade so unter die Kleidung quasi gehen und dann ein bisschen von der Haut noch zeigen. Das ist natürlich eine Verletzung der Intimsphäre, so würde ich sagen, weil man dann wirklich gerade, vielleicht nicht mit den Röntgenstrahlen, aber vielleicht mit dieser anderen Technologie, mit den neueren Technologien, sicherlich auch wirklich unter die Gürtellinie rutscht, was Intimsphäre angeht. Und da ist vor allem die Terahertz-Wellen-Technologie, die Bestrahlung damit, ist eine der neuesten Errungenschaften für alle Leute, die da so einen Fetisch haben und andere Leute mal nackt sehen wollen. Es gibt ja diese geile Klingeltonwerbung von Jamba oder sowas, die da nachts immer auf MTV oder Viva läuft. Ja, hier haben sie ihren Nacktscanner auf ihr Handy. Sie können ihren Schwarm jetzt nackt sehen. Ich glaube, so heißt dieser Werbespruch. Und ich glaube, das haben die paar Politiker, die sich jetzt das ausgedacht haben, die Nacktscanner in die Flughäfen zu bringen, sich auch wahrscheinlich zu sehr und zu oft angeguckt, anstatt zu arbeiten nachts oder zu schlafen oder irgendwas Produktives zu machen, gucken sich halt solche Klingeltonwerbung an und kamen dann auch auf die Idee. Und ich würde mich auch nicht wundern, wenn sie jetzt irgendwann mal auf die Idee kommen, mit dem gleichen Spruch zu werben. Hier können sie ihren Terroristen schnell und einfach herausfiltern. Das Interessante bei diesem Terahertzwellen, kommen wir mal zu dem technischen Kram. Dieser Wellenbereich ist relativ neu erschlossen, würde ich mal sagen, weil er liegt zwischen dem Infrarot und der Mikrowellenstrahlung. Also ein relativ großer oder je nachdem auch kleiner Bereich. Der war in der Vergangenheit relativ kritisch und man hat da relativ schwierig mitarbeiten können. Man hat es aber jetzt mittlerweile in den Griff bekommen. Das Interessante von diesen Terahertz-Wellen ist, dass es gerade vom zum Scannen quasi oder zum Analysieren von Gasen und Flüssigkeiten und amorphen Festkörpern sehr, sehr geeignet ist. Und damit sollen halt auch eben nicht nur die stinknormalen Scans, die wir jetzt schon haben, die auf Waffen, also auf metallische Gegenstände scannen, sondern auch Gas und Flüssigkeiten gescannt werden können. Pulver ist jetzt hier nicht drin, aber naja, müssen wir mal schauen. Ob das damit auch erkannt werden kann. Diese Terahertz-Wellen, es gibt quasi zwei Methoden und ich glaube, die häufigste Methode, da kennt man auch diese kompletten Nacktscan-Bilder. Vielleicht habt ihr das mal in der Presse, in einigen Pressemitteilungen schon mal gelesen oder gesehen, diese Bilder, wo man wirklich schockiert war, dass man teilweise Personen richtig bis auf die Unterhose erkennen konnte, sogar die Marke der Unterhose erkennen konnte, wenn das eine etwas hochwertigere Unterhose war, steht ja immer groß der Markenname drauf. Solche schönen Bilder gab es im Internet zu bestaunen. Richtig geil fand ich eine Reportage auf ZDF oder war es sogar eine Heute-Sendung, vielleicht auch diese Heute-Journalsendung, die dann meistens nachts läuft, wo dann auch dieses Thema Nacktkörperscanner quasi angesprochen wurde. Uns wurden einige Bilder gezeigt und darüber fliegen gab es ein Bild, wo einer, ja, gescannt worden ist mit einer Flasche, also nicht oben zum Trinken, sondern unten rein, also von hinten irgendwie. Die Flasche steckte von hinten. Besser kann ich es, glaube ich, nicht beschreiben. Ihr könnt es euch jetzt bildlich vorstellen. Und ja, es ist natürlich erstmal zum Lachen, aber wenn man so überlegt, was alles mit dieser aktiven Methode möglich ist, wenn man die Bilder jetzt gesehen hat, ist es natürlich schon ein bisschen was bedenklich. So gerade so Leute, die vielleicht eine Operation hinter sich haben. Was vielleicht nicht immer sehr schön ist. So eine Brustoperation zum Beispiel. Bei Damen habe ich mir sagen lassen, wo dann eine Brust abgenommen werden musste, weil da Brustkrebs drin ist. Das ist natürlich nicht immer sehr schön, dass jetzt die ganze Welt beziehungsweise jetzt der Beamte das dann wissen muss. Weil das auch für ihn eigentlich komplett unsinnig ist. Er muss es nicht wissen. Für so einen Sicherheitscheck ist das eigentlich komplett unnötig. Dann, was kann noch damit rausgefunden werden? Es können natürlich Piercings gefunden werden, so Brustnippel-Piercings oder Bauchnippel-Piercings oder sowas. Operationsnarben können auch erkannt werden. Implantate, also so Brustimplantate oder sowas, können natürlich erkannt werden. Ich habe ja schon erzählt, die Unterwäsche kann erkannt werden. So nachteilige Sachen wie irgendwas in Körperöffnungen reinstecken kann erkannt werden. Herzschrittmacher können natürlich auch erkannt werden. Also alles so Sachen, die man freiwillig niemals einem Beamten irgendwie erzählen würde, dass man das jetzt hier unterm Körper trägt oder sowas. Das kann natürlich alles mit diesen Geräten erkannt werden. Und es können auch gerade mit dieser aktiven Methode, man wird quasi mit diesen Terahertz-Wellen bestrahlt und die Strahlen, die dann zurückkommen, die dann reflektieren, werden aufgefangen. Dadurch können dann auch, es gibt ja diese Kabinen, wenn ihr es vielleicht mal gesehen habt in Holland, wo man sich quasi reinstellt, die Hände hoch macht quasi, als ob man gerade verhaftet wird und der Polizist mit der gestreckten Pistole hinter einem steht. So muss man da eigentlich stehen, ich glaube auch gespreizte Beine und dann wird einmal komplett gescannt, 360 Grad. Und also es können damit dann auch wirklich 3D-Hologramme erstellt werden, wo man dann den User quasi oder den Mann, der dann, oder die Frau, die sich da reingestellt hat, dann komplett in 3D-Ansicht bestaunen kann. Ich stelle mir das relativ, also das ist eigentlich eine unglaubliche Technologie. Und ich stelle mir das vor 20, 30 Jahren hätte man dazu gesagt, das ist Science Fiction, das machen wir nicht. Und das hätte man in irgendwelche Filme gepackt, um dann damit irgendwelche interessante Effekte zu machen oder zu warnen, vor allen Dingen, was alles möglich ist. Und jetzt haben wir das wirklich hier, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, quasi Superman-mäßig den Menschen auch bis auf die Unterhose oder sogar noch darunter auszuziehen und das mit einem Mausklick. Das ist wirklich, und das in 3D-Ansicht natürlich. Und das Interessantere bei dieser aktiven Methode ist, dass es neuerdings Geräte gibt, die nicht mehr diese komische Kammer brauchen, wo ihr dann da in dieser komischen Wildwest-Manier mit Hände hoch herumstehen müsst, um dann abzutasten, ob ihr jetzt Sprengstoff habt oder sowas, was natürlich relativ unwahrscheinlich ist. Dann ist es natürlich jetzt auch möglich, mit dieser neuen Methode das sogar im Vorbeigehen zu machen. Das heißt, Personen können im Vorbeigehen einfach gescannt werden. Das erinnert mich irgendwie so an Minority Report, wo man auch im Vorbeigehen quasi die Iris, das Auge irgendwie abgetastet hat, automatisch erkannt hat in diesem Film Minority Report. Ich habe ein bisschen was verwirrt jetzt, vielleicht einige Zuschauer und Zuhörer. Minority Report, also so ein Film mit Tom Cruise, lohnt sich mal anzuschauen, ist hochinteressant, was so Technologie angeht und so Warnung angeht. Und man ist wirklich erstaunt, wenn man das guckt, wie viel jetzt bereits in unserer Welt schon umgesetzt worden ist. Manchmal hat man so die Idee, die Politiker haben da zu viel reingeguckt oder zu wenig. Also eins von beiden muss es sein. Und das Interessante dabei ist ja, dass ihr jetzt wirklich die Möglichkeit habt, mit den neuen Geräten im Vorbeigehen quasi einen Nacktscan zu machen. Also diese Handywerbung ist gar nicht mehr so unrealistisch. Muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt natürlich neben dieser aktiven Methode auch eine sichere Methode, sagen wir mal so. Also medizinisch sicher, weil diese aktive Methode bestrahlt auch. Momentan gibt es noch wenig wissenschaftliche oder medizinische Aussagen dazu, wie schädlich die jetzt ist. Es ist auf jeden Fall nicht so schädlich wie diese Röntgenstrahlung. Allerdings, Strahlung hat immer sicherlich irgendeinen Schaden. Wir kennen es von Handys, wenn man da nur genug und lange herumstrahlt, dann gibt es da auch irgendwelche Schäden. Die werden wir spätestens in 10, 20 Jahren bei den ersten Leuten erkennen. Und sicherlich haben diese Nacktscanner, diese Bodyscanner mit dieser Terahertz-Strahlung sicherlich auch irgendwelche Schäden, irgendwann werden sie auftreten. Es gibt noch eine passive Methode, die auch auf dieser Terahertz-Wellen-Methodik basiert. Und sie dient halt eben, die funktioniert halt anders. Das heißt, es wird im Grunde genommen nur die natürliche Körperstrahlung aufgenommen. Das heißt, es ist einfach wirklich ein Scanner, der nicht irgendwas ausstrahlt und dann radarmäßig erstrahlt was aus und kriegt was zurück, sondern er nimmt nur auf und misst die Strahlung, die sowieso im Raum oder halt bei der Person um die Person herum ausgestrahlt wird. Das Interessante bei dieser passiven Methode ist auch ein neuer Scanner, der quasi nicht mehr so wie die alten die Möglichkeit hat, wirklich den Menschen komplett nackt auszuziehen, sondern dieser sieht dann so aus, wenn man sich man kann sich so vorstellen wie bei einer Wärmebildkamera. Das heißt, man kriegt so ein Wärmebild quasi mäßig mit roten, dunklen Flecken, was halt die Person dann darstellt und die Wärme der Person und mit hellen Flecken, die dann Fremdstoffe darstellen, wie zum Beispiel jetzt ein Metallstück zum Beispiel auch. Das würde jetzt dann auch diese Metalldetektoren eventuell ablösen, weil das dann wirklich sehr weiß dargestellt wird, so ein Metallstück. Oder auch hier Sprengstoff oder sowas, das würde dann auch grün glühen oder sowas, würde man auch auf jeden Fall erkennen. Bei diesen Scannern sagen jedenfalls die Wissenschaftler, die daran arbeiten, sind übrigens Wissenschaftler aus Deutschland, die am Institut für photonische Energie in Jena arbeiten. Das heißt, das Ganze basiert auf der Photonik und ja, das Interessante ist wirklich, das ist ein Passivscanner. Man kann das auch auf einige Meter Entfernung auch sehr gut machen. Und man fängt halt eben nur diese natürliche Körperstrahlung auf und man verletzt vor allen Dingen nicht die Intimsphäre, weil man eben nicht die Bilder geliefert bekommt. Jetzt gibt es natürlich auch, weil ja so viele Leute sich aufgeregt haben wegen dieser Intimsphäre. Und jetzt unser neuer Bundesinnenminister de Maizière, dann ja, der auch zustimmend ist für die Einführung dieser Bodyscanner, allerdings unter der Bedingung, dass man die Intimsphäre nicht verletzt. Das heißt, im Grunde genommen, das, was Herr Schäuble eigentlich komplett abgelehnt hat, wird jetzt eigentlich komplett zugestimmt, nur dann mit einer kleinen Nebenbedingung. So hört es sich jedenfalls für mich an. Und diese Nebenbedingung heißt halt, dass man die Intimsphäre nicht verletzen soll. Als man in Holland das eingeführt hat mit diesen Bodyscannern, hat man das schon die ersten Prototypen quasi gezeigt, was das heißt jetzt. Man verlässt nicht die Intimsphäre. Das heißt mit anderen Worten, man kriegt so ein Modell, so ein ganz normales Modell, wie man es vielleicht aus so einem 3D-Programm kennt, wenn man so Figuren erstellen möchte. Also so ein ganz normales Standardmodell angezeigt. Und dann kriegt man eben an den Körperstellen, wo was versteckt sein könnte, wo was Verdächtiges ist, blinkt dann halt so ein Punkt auf oder so eine Fläche auf. Also das sah mir eher aus wie so eine Fläche. Das heißt, wenn da irgendwie was an der Hand ist, blinkt dann, ist die ganze Hand und der Unterkörper irgendwie in so einem gelben Rahmen eingefangen. Also sah ein bisschen seltsam aus. Ich weiß jetzt nicht wirklich, ob die Bilder original sind. Auf jeden Fall sah das mal so richtig so nicht mehr so genau aus, wie es vorher aussah. Und natürlich, es gibt so ein ganz normales, quasi schon puppenartiges Modell, was dann da nur dargestellt wird. Allerdings, die Daten werden nach wie vor gleich aufgezeichnet. Das heißt, mit anderen Worten, das ist nur eine Umwandlung, ein Filter, der das dann für die Beamten, die das dann prüfen müssen, halt an die Intimsphäre schützen soll. Was das natürlich für Gelder kostet, ist wieder eine andere Sache, das zu implementieren natürlich. Und im Grunde genommen funktioniert das immer noch, basiert das dann immer noch auf dieser Terahertzwellenaktiven Methode, also Terahertzwellenstrahlung, die einen bestrahlt in diesen Räumen. Und es werden im Grunde genommen die gleichen Fotos gemacht, nur es wird ein Filter vor die Beamten gesetzt. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie lange diese Fotos dann gespeichert werden, ob die nicht irgendwie direkt gelöscht werden müssen oder ob die da irgendwie verweilt werden müssen, Verweildauer haben müssen. Ich weiß jetzt nicht, wie das jetzt inwiefern das mit der Vorratsdatenspeicherung vielleicht in Konsens geht. Also das ist alles noch ein bisschen was unklar für mich und ein großer Unsicherheitsfaktor, wenn man so quasi, man muss sich auch vorstellen, was das für ein Unsinn ist. Selbst in der Medizin werden solche Scanner nicht eingesetzt, weil die vielleicht eventuell zu gesundheitsschädlich sind oder nicht so richtig erprobt sind und auch nicht die allerbesten Geräte sind. Und jetzt hat man quasi einen besseren medizinischen Überblick, wenn man durch den Flughafen geht, nach New York fliegen möchte. Da kann man vielleicht demnächst neben dem Beamten, der jetzt prüfen soll, ob wir irgendwelche gefährlichen Stoffe haben, noch einen Arzt daneben stellen. Der kann einem direkt eine Diagnose sagen, was jetzt mit seiner Brustwarze los ist, die man jetzt vor kurzem gepierst hat und so ein bisschen juckt. Also das ist wirklich ein System, was ich nicht begreifen kann, wohin wir uns jetzt entwickeln und wohin vor allem diese Panikmache denn führt. Weil es ist ja, dieser vereitelte Terroranschlag war ja, glaube ich, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Vorher gab es ja eigentlich null Begründung für die Körperscanner und alle haben die abgelehnt und die Politiker waren auch innen damit, dass sie sie abgelehnt haben und jetzt gab es diesen vereitelten Terroranschlag und schon schwuppdiwupp sind alle wieder auf 180 und ja, jetzt müssen wir das einführen, das ist das Allheilmittel, um alle Terroristen aufzuspüren. Also das nur am Rande. Was ich sehr interessant finde bei dieser ganzen Bodyscanner oder Körperscanner, ist, dass dieses Bundesforschungsministerium, was wir hier in Deutschland haben, diese Körperscanner, obwohl sie ja vom Schäuble eigentlich abgelehnt werden, schon seit 2008 gefördert werden, auf dieser Terahertz-Basis, also auf dieser genauen Basis mit dieser aktiven Bestrahlung, wo man wirklich jemanden bis auf die Knochen halt ausziehen kann. Und das wird seit 2008 gefördert, die Entwicklung. Und dass man damit auch mehr erkennen kann. Kommen wir noch, ich bin ja jetzt schon in der Kritik schon drin, also voll in der negativen Kritik, weil Positives darüber kann, also vielleicht für den medizinischen Bereich könnte ich mal sagen, weil da herrscht ja auch die Schweigepflicht für Ärzte oder sowas. Die Schweigepflicht, glaube ich, für irgendwelche Zollbeamten herrscht in Deutschland, glaube ich, nicht. Auf jeden Fall, im medizinischen Bereich könnte ich mir so einen Nacktscanner vorstellen. Das wäre, glaube ich, das einzig Positive, was ich mir irgendwie vorstellen könnte, obwohl da auch selbst diese aktive Bestrahlung, hätte ich ein bisschen was bedenken. Aber jetzt für den Flughafen, da fallen mir nur negative Sachen auf und die muss ich einfach loswerden, weil das ist sowas von Hanebüchen, diese ganze, und vor allen Dingen die Logik, die die Politiker irgendwie haben und irgendwie auch dumme Leute versuchen, mit dummen Argumenten zu überzeugen. So ist das halt und da haben sie wirklich, wirklich wieder den Nagel auf den Kopf getroffen, wenn sie das versuchen, irgendwie durchzubringen. Weil der Sicherheitsgewinn von diesen Geräten, gerade die jetzt aktuell auch auf dem Markt sind und auch eingesetzt werden, ist doch ein bisschen was fragwürdig. Auch das Bundesforschungsministerium ist nicht so blöd, sondern da sind auch wirklich kluge Köpfe drin und die haben zum Beispiel gesagt, dass dieser Sicherheitsgewinn oder dass es Schwierigkeiten zumindest gibt, so Sprengstoff oder so herauszufiltern. Also dass es sehr schwierig ist, diesen Sprengstoff, gerade wenn er in Plastiktütchen gefüllt ist, ist es sehr schwer, den zu entdecken. Das heißt, es müssen wirklich die Beamten sehr, sehr geschult sein und dann ist doch das Kontrollieren per Hand oder das Abtasten doch immer noch besser als das Scannen, weil das Scannen sehr unsicher ist. Gleiches gilt auch, falls man jetzt nasse Kleidung hat. Sprich, irgendein Businessman, der jetzt da 3 Stunden wartet auf seinen Flug, weil irgendwie jetzt es schneit oder sowas, ihr kennt ja die Situation und ein Flug fällt aus oder der Flughafen muss erstmal geräumt werden, der Schnee muss weg und sowas. Und er fängt ein bisschen was an zu schwitzen, weil er hat ein Meeting, ein Vorstellungsgespräch oder was weiß ich und schwitzt dann halt sein Unterhemd durch oder sowas. Dann hat dieser Körperscanner schon Probleme. Das heißt, weil da zu viel Wasser ist und Wasser reflektiert diese Terahertz-Strahlung, dann hat er schon Probleme mit dem Durchscannen. Das heißt, wenn er jetzt irgendwas im Magen drin hat, ist es sowieso fast unmöglich, das herauszufinden, weil so genau diese Scanner sowieso nicht hineinscannen können. Auch Körperöffnungen oder sowas, wenn da irgendwelche Sachen irgendwie geschmuggelt werden. Ich muss an das Beispiel mit der Flasche erinnern. Falls da einer auch sich mit Hilfe der Flasche was reinstopft, ist das mit diesen Scannern nicht erfassbar. Also, ich weiß auch nicht, wie man das anders erfassen kann, aber eine sehr, sehr interessante Idee habe ich gesehen in Israel, glaube ich, ist es, auf einem der größten Flughäfen, die es dort gibt. Dort werden gar keine Scanner eingesetzt. Ich glaube noch nicht mal, da irgendeinen Metalldetektor gesehen zu haben. Ganz im Gegenteil, werden da sehr, sehr viel Personal wird dort eingesetzt und die Wartezeit von den Passagieren ist im Grunde genommen beinahe genauso groß wie die Wartezeit, die wir jetzt auch noch haben mit den ganz normalen Metallscannern. Das Interessante dabei ist, dass diese Leute dort nicht untersucht werden körperlich, sondern sie werden sprachlich, verbal quasi, ihre Psyche wird quasi untersucht. Das heißt, die Leute, das Personal, was dort angestellt ist, ist speziell ausgebildet, um spezielle Fragen zu stellen, um herauszufinden, handelt es sich dabei um eine fragwürdige Person, um einen potenziellen Terroristen oder nicht? Oder einen Kriminellen, der jetzt was schmuggeln, Drogen schmuggeln möchte zum Beispiel. Und in so kleinen Nebengesprächen werden die Leute dann verwickelt und dann wird dann quasi durch ein paar Fragen wird natürlich dann auch herausgefunden, ja, was hat die Person jetzt, ist die Person gefährlich oder nicht? Das Interessante dabei ist, wenn ich das jetzt vergleiche, das ist für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, so sollte es eigentlich auch überall laufen. Das mit den Metalldetektoren kann ich noch verstehen. Im Zusammenhang mit dieser psychologischen Ausbildung der ganzen Leute und natürlich auch des Gewinns an Arbeitsplätzen wäre das natürlich eine ideale Sache, die man machen kann. Man muss es zumindest mal in Betracht ziehen und wenn man überlegt, dass gerade auch, was die Daten angeht in diesem Flughafen, ich glaube, da wurde noch nie ein Anschlag verübt und es wurden auch fast nie Kriminelle dort gefunden. Und die Sicherheit ist dort doch relativ gut. Das heißt, man konnte dann die paar Kriminellen, die man da aufgefunden haben, oder Drogenschmuggler, die konnte man relativ schnell aussortieren. Und es hat sich quasi bewiesen, dass dieses ganze System, was dort eingeführt worden ist, eigentlich relativ gut ist in der Praxis. Natürlich können wir das jetzt nicht eins zu eins auf jedes Land übertragen, aber zumindest sollte man mal darüber nachdenken, weil das ist sicherlich erstens ein Arbeitsplatzgewinn hier für Leute, die natürlich speziell ausgebildet werden müssen. Das kostet natürlich ein bisschen was Geld. Da haben, glaube ich, die Politiker ein bisschen Angst. Obwohl, weil sie das dann wahrscheinlich selber bezahlen müssten, das Geld für die Ausbildung der Beamten. Also, wie gesagt, dieser Sicherheitsgewinn bei diesen Bodyscannern ist fragwürdig. Es gibt andere, bessere Methoden, aus meiner Sicht auf jeden Fall, die man zumindest in Betracht ziehen muss, bevor man jetzt hier 120.000 Euro pro Scanner ausgeben muss. So kosten nämlich die handelsüblichen Scanner etwa. Und dreimal dürft ihr raten, wer das dann bezahlen muss am Ende, wenn das jetzt in jedem Flughafen hier in Deutschland eingeführt wird. Natürlich wir, die Steuerzahler, die müssen das dann berappen. Diesen Blödsinn, den unsere Politiker da wieder verbrechen. Interessant ist auch nur, was ich auch in einigen Interviews, gerade auch aus den USA, noch gehört habe. Dort hat man es ja wieder mal geschafft. Ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist. Ich erinnere mich ja an ein Bild, was ich, glaube ich, das erste Mal gesehen habe, auf dem 26. C3. Da ging es um den Regimewechsel in den USA, quasi von der Bush-Administration zu der Barack-Obama-Administration quasi. Und da ist mir ein Bild aufgefallen, Guantanamo Bay, wo dann der Präsident in der Mitte hängt und seine ganzen Militärchefs dann links und rechts neben dem, natürlich auf eine tieferen Stufe natürlich. Und dort wurde einfach das Bild von Bush ausgetauscht und der Barack Obama wurde dort reingesetzt. Das Bild ist, glaube ich, sehr, sehr anschaulich, stellt das halt irgendwie dar. Und wir haben, glaube ich, alle in diesem Jahr gemerkt, auch wenn Barack Obama zum Beispiel seinen Friedensnobelpreis bekommen hat, übers Wasser gehen kann er nicht. Und das hat man gesehen, dass er es nicht geschafft hat, halt dieses Camp dazu zuzumachen in Guantanamo Bay. Aber auch mit der Angst vor Terror spielt er genauso wie Bush. Und das heißt, diese Terrorangst wurde ja halt so hochgetrieben, ich glaube auch durch die ganzen Ansprachen und durch das Fertigmachen des CIA, so das öffentliche Fertigmachen des CIA, wo er ja eigentlich auch selber Fehler zugegeben hat, das wollte ich sagen, hat er natürlich auch wieder so ein bisschen was die Angst der Leute gestärkt. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute relativ einfach und schnell zugeben, beziehungsweise die Stimmung sich ändert. Und man muss ja wirklich sagen, prüden Amerika, wo dann eine Brustfaste schon zu viel ist und man lieber das Kind mit der Waffe spielen lässt, als mit einem Unterwäsche-Modekatalog. Da hat sich wirklich das Thema durchgesetzt, nämlich weil die Angst vor dem Terror so groß ist, sagen die meisten Leute dort, die meisten Amerikaner, dass alle Bedenken, die sie sonst haben, was diese Nacktscanner angehen, weil da werden ja nicht nur Erwachsene durchgescannt, sondern auch Kinder, die irgendwie beiseite gelegt werden, weil man lieber nackt ist. Das hat einer auf den Punkt gebracht quasi mit dem Zitat, wenn man lieber nackt ist, als dass man dann später vielleicht in einem Flugzeug sitzt, wo man dann tot ist. Also das ist wirklich typisch Amerika, kann ich dazu nur sagen. Also so ein Blödsinn, das zu glauben und immer so die Hysterie ausgesetzt zu sein und die nicht irgendwie zu durchschauen, das ist wirklich traurig. Auf jeden Fall, dort hat man es quasi geschafft, mit dem Argument Terrorangst diese Nacktscanner einzuführen und sogar geschafft, dass die Leute dafür sind. Und es werden unter anderem in Amerika neben diesen Röntgenstrahlengeräten, die es dort auch sicherlich gibt, auch diese Terahertz-Wellenstrahlengeräte benutzt und die werden ohne diese diesen Intimfilter, den es zum Beispiel in Holland gibt, eingesetzt. Jedenfalls heute noch. So, vielleicht ändert sich das ja vielleicht in Zukunft, wenn genug Leute dagegen protestieren, beziehungsweise dieser Terrorangst wieder zurückgeht, weil man merkt, ja, im Grunde genommen beim nächsten Terrorversuch oder vielleicht auch gelungenen Terroranschlag merkt man, verdammt, das hat doch nichts gebracht. Also, diese ganze Thematik ist sicherlich kompliziert. Ich habe euch versucht, einmal so ein bisschen objektiv natürlich zu erklären, worum es bei diesen Bodyscannern geht, was man versucht damit zu erreichen, wie das technologisch und medizinisch so aussieht und was diese Nacktscanner überhaupt bringen. Und ich habe so ein bisschen versucht, eine Alternative aufzuzeigen. Das eine war dieses israelische Modell mit diesem besseren Überwachen der Leute und quasi psychisch auch mit den Leuten reden. Das tut uns sicherlich allen gut, wenn wir ein bisschen was häufiger miteinander reden. Und dadurch herausfinden, hat er jetzt was Kriminelles vor oder nicht. Weil sicherlich kann man nicht alle Terroristen stoppen, egal mit welcher Methode. Das ist einfach nicht möglich. Aber jetzt alle Bürger unter Generalverdacht zu stellen und durch so einen Nacktscanner laufen zu lassen, das ist doch wirklich lachhaft. Da muss man wirklich den Politikern einen vor den Latz hauen. Das geht so nicht. Das können wir uns nicht bieten lassen. Wir können uns doch nicht... das geht doch überhaupt nicht. Das ist ja... Wenn die jetzt damit anfangen, wo hört das Ganze denn auf? Und jetzt gibt's schon diese mobilen Nacktscanner. Das heißt, demnächst, wenn ich in den Edeka reingehe, werde ich direkt gescannt, habe ich genug Bargeld dabei? Oder was auch immer. Oder hier, ich habe jetzt, was weiß ich, künstlichen Darmausgang oder sowas. Und darf jetzt nichts trinken oder sowas. Dann, also, das wird immer abenteuerlicher. Ich stelle mir da das Abenteuerlichste vor, was es überhaupt gibt. Und das Vertrauen der Politiker in den Bürger ist wirklich sehr stark gesunken. Weil wir jetzt uns anschauen, die letzten Gesetze, die alle gemacht worden sind, diese Vorratsdatenspeicherung, der Filter fürs Internet, die Zensur, die auch dadurch gemacht wird, dass Hacker-Tools verboten werden, sogenannte Hacker-Tools, dieser Hacker-Paragraph, dieser Bundestrojaner, der natürlich jetzt auch in aller Munde ist oder so. Also das Vertrauen des Staates oder der Politik in uns Bürger ist gering oder nahezu null. Das heißt, wir sind wirklich, ich will da nicht sagen, ich sehe da schwarz, weil wir haben genug Leute, die sich dagegen aufstemmen. Aber bei unseren Politikern sehe ich so langsam so, die haben so ein Brett vorm Kopf. Die kommen nicht höher als das Brett. Die können einfach nicht, weil ihre geistige Kapazität, ihre Intelligenz, ihr Intellekt schafft es nicht, über dieses Brett zu springen. Er schafft es einfach nicht. Und das führt halt dazu, dass wir so geile Gesetze bekommen und dass wir alle unter einem Generalverdacht stehen. Und ich sag's, wenn es so weitergeht, das ist schon mal die erste Branche, wo das dann eingeführt wird. Natürlich, man kann jetzt auch behaupten, ja, das war bei Flughäfen immer so. Man kennt ja diese Pieper, diese Piepsgeräte, die nach Metall scannen, dass man unter Generalverdacht steht. Allerdings Nacktscanner, nee. Also, ich vergleiche es nochmal mit dem israelischen Modell, da wird man ja gefragt. Und das Geile ist, wenn eine Frage einem zu persönlich ist, kann man auch sagen, ich will sie nicht beantworten. Was macht ihr in dem Nacktscanner? Ihr könnt den Strahlen nicht sagen, ja, diese Stelle hier meines Körpers ist mir zu persönlich, die will ich nicht durchgescannt haben. Das könnt ihr nicht. Ihr werdet komplett entblößt dargestellt. Und das geht nicht. Auch mit dieser Filterungsanlage halte ich das für Menschen unwürdig und Intimsphären verletzend, weil die Aufnahmen werden ja gemacht. Es wird halt nur für den Beamten ein Filter vorgelegt. Also allein die Aufnahmen sollten strafbar sein. Wenn sie nicht zu medizinischen Zwecken geschehen, sollten sie strafbar sein. Oder auf Zustimmung des Passagiers, aber selbst das würde ich für fragwürdig halten. Ich glaube nicht, ein Passagier würde, wenn das freiwillig wäre, sich da durch den Scanner jagen lassen, sondern sich lieber durchsuchen lassen, als da einmal durch den Scanner, durch den Nacktscanner zu laufen. Also das zum Thema Nacktscanner. Also da gibt es wirklich jede Menge Aufreger und ich hoffe, ihr regt euch auch ein bisschen was auf. Ich fand die Aktion zum Beispiel sehr, sehr herrlich von der Piratenpartei, die den Flashmob organisiert hat, zum Protest gegen diese Nacktscanner. Ist eine gute Sache, sollten wir alle unterstützen. Also Protest gegen Nacktscanner auf jeden Fall. Und ja, das war's für dieses kleine aufregende Aufregerthema in dieser TechView Podcast Show. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Das nächste Thema, was wir besprechen wollen, ist die CES 2010. Die Consumer Electronics Show hat mal wieder in den USA stattgefunden und es gab dort einige Sachen an Neuerungen. Nicht so wirklich revolutionäre Neuerungen. Dort war man vor allen Dingen an den ersten Tagen so richtig, richtig enttäuscht, muss man quasi fast sagen, weil Microsoft ja eigentlich immer der Showbringer war oder wirklich immer der Cliffhanger in der Show war und diesmal wirklich nichts wirklich Tolles, Neues, Revolutionäres vorgestellt hat, auch nichts wirklich Innovatives und Interessantes. Das, was sie vorgestellt haben, waren halt die Tablet-PCs, die sie ja eigentlich auch schon seit Bill Gates Zeiten, kurz vor seinem Abgang, so vor 2-3 Jahren, auch schon alle prophezeit haben. Bisher ist von den Tablets noch nichts zu sehen auf unserem normalen Markt. Und von den Tablets ist ja natürlich dieser Sprung zu HD, immer größeren, immer breiteren Fernsehern, den wir ja in den letzten Jahren erlebt haben, auch nicht mehr so weit. Und ihr kennt sicherlich, wir haben jetzt diese großen, wunderhübschen richtig großen Plasma- oder LCD, mittlerweile vielleicht sogar LED, Fernseher. Es gibt ja auch diese OLED-Fernseher, die ja zum Beispiel auf der CeBIT vorgestellt worden sind. Aber wir haben ja Probleme immer noch an das Material zu kommen, an das HD-Material. Zum Beispiel hier in Deutschland gibt es zum Beispiel eben noch kein richtiges HD-Fernsehen. Das soll ja erst jetzt eingeführt werden bei einigen Sendern, aber dann natürlich wieder verschlüsselt und da muss man sich dann einen extra neuen Fernseher oder ein extra Gerät kaufen zur Entschlüsselung. Das Interessante, es sollen jetzt auch wirklich Consumer-Endgeräte entstehen, die dann auch HD-Filme aufnehmen können. Also ihr kennt sicherlich schon einige HD-Camcorder, die sind verdammt teuer. Ich glaube, das Billigste, was ich gesehen habe, was recht brauchbar ist, für so eigene Podcasts machen, 150, 160 Euro. So eine Kamera gibt es auch, die dann auch in allerdings glaube ich nur 720p, also nicht mal Full HD aufnehmen kann. Es soll jetzt allerdings auch mittlerweile auch in den Kompaktkameras, also die ganz normalen Fotoknipskameras, die man hat, sollen jetzt auch HD-Videos unterstützt werden. Die Auflösung macht das ohnehin mit. Wenn wir jetzt so 5 Megapixel aufwärts gehen, haben wir ja schon das HD-Format locker übersprungen. Und es soll jetzt auch möglich sein, in Full HD mit diesen Kompaktkameras aufzunehmen. Ich stelle mir das so ein bisschen was schwer vor, beziehungsweise die Qualität wird wahrscheinlich darunter leiden. Also ohne Bildstabilisator wird das doch eine rucklige Angelegenheit, denke ich mir. Und auch wenn es Full HD ist, ja, na gut, man muss halt mit der Auflösung gehen. Allerdings müssen es dann doch schon die etwas teureren Geräte der Kompaktklasse dann sein, damit das ganze Video vernünftig aufgenommen werden kann. Das ist so meine Meinung dazu. Aber wir wollen ja nicht so viel bewerten. Wir wollen eher reingucken, was gab es alles auf dieser Consumer Electronics Show. Und eine Sache, die natürlich auch mit Tablets zu tun hat, sind Touchscreens. Und dort gibt es einige Neuerungen in Sachen Touchscreen-Handys. Vor allen Dingen haben sich die Touchscreen-Handys quasi schon prophezeit, dadurch angekündigt, dass Google ihr neues Nexus One Handy quasi in Zusammenarbeit mit HTC vorgestellt haben. Das soll jetzt das sogenannte Google Handy werden. Man hat es dann doch anders gebrandet, nicht G-Phone, wie vielleicht einige gedacht haben, sondern Nexus One hat man das genannt. Das Spezielle dabei an diesem Handy ist, dass es wirklich ein leistungsfähiger Prozessor drin steckt. Und das Ganze wirklich zu einem kleinen, leistungsfähigen Computer wird. Denn es steckt dort ein ARM-Prozessor drinnen, A9 heißt er. Und er ist zum Beispiel mit 1 GHz getaktet bei dem HTC Nexus One. Und das ist natürlich schon, wenn man überlegt, ich habe jetzt hier einen Laptop vor mir sitzen, wo ich die Aufnahme mitmache, das ist 2 GHz getaktet. Und jetzt habe ich in so einem kleinen Handy quasi ein 1 GHz getaktetes 1 GHz getaktete CPU drin, das ist eigentlich unbegreiflich, natürlich eine CPU, ich habe jetzt hier in Wirklichkeit dann doch ein Dual-Core, also 2 CPU-Kerne quasi drin, aber ja, vielleicht dauert es nicht mehr lange und wir haben das auch in unseren Handys drin. Ja gut, aber ich muss, wenn ich so zurückdenke an die Zeiten, als noch PDAs angesagt waren, da konnte ich auch fast kaum glauben, dass nach, glaube ich, 2-3 Jahren, nachdem ich meinen Desktop-PC mit 233 MHz quasi weggeworfen hatte, gab es dann schon PDAs, die so viel Megahertz hatten. Natürlich auf einem anderen Prozessor. Ich glaube, es waren auch ARM-Prozessoren basierten. Und ja, das Interessante ist, es wurde ein neues Modell vorgestellt, das nennt sich Motorola Backflip. Und das Besondere an diesem Motorola Backflip ist halt wirklich die Tastatur, würde ich jetzt sagen. Neben diesem Prozessor ist diese Tastatur und das Aufklappen, dass man halt entweder nur halt einen Touchscreen hat, wo den man einfach bedienen kann oder man auch eine Tastatur irgendwie integriert hat. Man kennt es ja vielleicht, HTC hat es ja schon versucht mit dem G1, dem allerersten auf Google Android basierenden System, da auch eine Kombination aus Touch und Tastatur, also Klaviatur hinzukriegen. Das hat allerdings Motorola mit Backflip besser gelöst. Man kann das einfach aufklappen, man kann es sogar so aufklappen, dass es quasi steht, dass die Tastatur als Ständer fungiert für das Display, was auch relativ geil ist, wenn ich mir das so als Wecker vorstelle für zu Hause auf dem Nachttisch. Naja, aber ansonsten bietet das Ganze auch softwaretechnisch, soll es sehr aktuelle Software liefern. Android soll in der Version 2.1 mitgeliefert werden und Flash soll unterstützt werden. Das heißt, man hat zusammen mit Adobe oder man arbeitet noch zusammen mit Adobe an der Flash-Version 10.1, damit die auch auf den ARM-Prozessoren vernünftig und dann eben auf dem Motorola Backflip laufen. Man konnte dort schon einige Sachen sehen. Prototypmäßig würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, es hat noch ein bisschen was geflackert an der einen oder anderen Stelle. Und die Performance war vielleicht nicht gerade so der Renner, aber das kann sicherlich noch besser werden, wenn das Ganze dann marktreif wird. Gut, kommen wir von den Touchscreen-Handys zu den Touchscreen-Displays der Tablet-PCs. Denn dort gibt es eine neue Klasse, die quasi aufgemacht wird, von den Netbooks zu den Nettops. Ne, Nettops ist wieder was anderes. Net-Tablet-PC, also auf jeden Fall Netbooks mit Touchscreen quasi ohne Tastatur. Das ist das, was ich meine, also den Touchscreen-Laptops quasi. Und dort gab es eine sehr, sehr interessante Sache, die so beides ein bisschen was kombiniert hat. Einmal so den Bedarf, ein Netbook zu haben mit richtiger Tastatur zum Zuklappen und einfach mitnehmen. Und den Bedarf, ein ganz normales Tablet-PC-mäßiges Zeug zu haben. Aber das in kleinen, idealen Maßen, so 11 Zoll etwa. Und zwar hat Lenovo dort das IdeaPad U1 Hybrid vorgestellt. Und das Hybrid steht schon dafür, dass es einerseits ein Tablet, andererseits ein kleines Netbook. Und das Tablet ist ausgestattet mit einem kompletten PC. Also ihr habt dort auch wieder den ARM-Prozessor drin, der auch eigentlich, glaube ich, sogar derselbe, der auch bei diesen Handys verwendet wird. Also der scheint momentan wirklich der Renner zu sein. Ich habe es ja schon vor einiger Zeit vorausgesagt, dass das so langsam in den Markt schwappen wird. Und jetzt haben wir wirklich den Trend zu diesen ARM-Prozessoren. Und natürlich dann auch, weil es kein vernünftiges Betriebssystem aus Hause Redmond davon gibt, natürlich auch der Trend zu Linux hin. Das heißt, dieser Lenovo IdeaPad U1 Hybrid wird halt mit Linux ausgestattet. Das ist zumindest dieses Tablet-Modell. Und dann, das ist auch sehr interessant, dann kann man dieses Tablet einfach nehmen, ganz normal herumarbeiten, herumwechseln. Es gibt auch so extra spezielle Programme, so Multimedia-Applikationen sicherlich zum Abspielen von Musik und Videos. Hat auch eine sehr, sehr nette 3D-Oberfläche, die mir allerdings auch nicht so flüssig vorkam, als ich das gesehen habe. Also da kann man vielleicht noch was drumrum basteln, damit es was flüssiger aussieht. Oder vielleicht lag es auch am Touchscreen, dass das irgendwie nicht flüssig rüberkam. Oder am Video selbst, aber die Videos, die ich gesehen habe, da kam es irgendwie nicht flüssig rüber. Müssten sie vielleicht noch was herumarbeiten, aber sie haben ja noch genug Zeit. Das Interessante dabei ist, ihr könnt da ganz normal mit arbeiten, könnt sogar Zeitung lesen, falls ihr das wollt, so als E-Book-Reader das Ganze missbrauchen, so ein bisschen mit den 11,2 Zoll ist das, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Format. Und ihr könnt dann einfach noch ein zweites Gerät dazu quasi, oder es wird eigentlich mitgeliefert, der Tastaturteil quasi mit so einer Klappe. Und in dieser Klappe könnt ihr dann dieses Display hineinstecken. Sind, glaube ich, ähnlich wie bei einer Dockingstation, die Anschlüsse alle direkt so gelegt, dass wenn ihr das reinklappt, wird das automatisch erkannt und es wird auf diesen Prozessor umgestellt, der unter der Tastatur quasi verbaut ist und dort ist dann wieder ein ganz normaler x86 mit Intel Atom verbaut und es können dann so die herkömmlichen Betriebssysteme, auch das Windows 7, was in dem Fall da präsentiert worden ist, drauf laufen. Es wird automatisch umgestellt auf dieses Windows 7. Was so ein bisschen kritisch ist, was ich jetzt noch nicht gesehen habe, ist halt, dass man auch die Möglichkeit hat, in diesem Netbook-Modus quasi, wenn man das Display an die Tastatur steckt, dann auch das Betriebssystem des Touchscreens oder des Tablets anzulassen und dann damit zu arbeiten. Das habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen, aber das muss einfach möglich sein. Ich habe nämlich nicht vor, wenn ich jetzt ein Dokument schreibe zum Beispiel und den jetzt zum Beispiel Grafiken dazu gemalt habe, Notizen gemacht habe, zu einer Vorlesung zum Beispiel, für Studenten sicherlich ein sehr, sehr gutes Angebot, so ein Tablet. Und komme jetzt zu Hause, will jetzt dazu Text schreiben, mache ich besser an meiner Tastatur, klappt das Teil an die Tastatur und dann habe ich ein anderes Betriebssystem und kann auf meine Dokumente nicht zugreifen, wäre ein bisschen was blöd. Also da muss es auch eine Möglichkeit geben, das mit dem ARM-Prozessor und dem Linux-System dann noch zu arbeiten irgendwie. Also das muss so ein bisschen vielleicht noch ausgeklüngelt werden. Dann natürlich, was so ein bisschen was entgegensteht zu dieser Art von Technologie oder Trend, ist natürlich die Green Technology, die grüne Technologie, die sich auch, muss ich wirklich sagen, immer mehr weiter zunimmt, vor allen Dingen, weil das ja eine, die Consumer Electronics Show ist natürlich eine amerikanische Messe und wir kennen es ja, die Amerikaner sind so mit Energie und grüner Technologie nicht so gerade, oder die kennen den grünen Daumen quasi gar nicht. Und da muss man wirklich sagen, hat sich einiges getan in der Richtung. Da gibt es wirklich relativ viele grüne Technologien, die da jetzt Einzug gehalten haben und die dann auch in Presseberichten, natürlich in Medienberichten, auch in den USA, zum Beispiel CNET ist da so ein Vorreiter, was die Berichterstattung angeht, von der CES, auch mit Einzug gefunden hat. Was noch allerdings immer noch ein bisschen was stiefmütterlich behandelt wird, das heißt so nicht so richtig ernst genommen wird. Und auch die, gerade auch von den Herstellern würde ich sagen, nicht so richtig ernst genommen wird, weil die Technologien, die sie da teilweise vorstellen, das ist nicht so berauschend, das ist nicht so interessant, das ist so wirklich so öko-sandalenmäßig, könnt ihr euch das vorstellen, also nichts wirklich Interessantes mit dabei. Eine weitere sehr, sehr interessante Technologie, die mir aufgefallen ist, zumindest wurde sie auch, ich habe mir ja das Video von CNET angeguckt, vom Publikum ausgewählt, ist die Technologie des Intel Wireless Displays. Und das ist ein, ja, Wireless sagt es ja quasi schon, ein neuer WLAN-Standard soll das werden für das drahtlose Anbinden von Fernsehern und Displays an PCs oder Notebooks. Und naja, es hat natürlich Vorteile. Wenn ich mir das vorstelle jetzt als Student oder auch als Dozent oder irgendwo, wenn ich jetzt einen Vortrag halten muss, nehme ich einfach mein Netbook zum Beispiel, habe dort meinen Vortrag und muss jetzt nicht ein Kabel oder Adapter, wenn ich so ein MacBook habe zum Beispiel, habe ich ja, dann brauche ich 10 oder 12 Adapter meistens, die ich mitschleppen muss, damit ich das Ganze irgendwie an den Beamer anschließen kann. Mit diesem Intel Wireless Display wäre es natürlich einfach möglich, ich stelle mein Netbook hin, sag dem WLAN, ja, verbinde dich ja jetzt mal oben mit dem Beamer, der über meinem Kopf hängt, und jetzt kann ich die Präsentation loslegen. Wenn das so ideal funktionieren würde, wäre das natürlich eine geile, wirklich ultra geile Sache, aber ich kenne das ja schon mit den ganz normalen Kabeln. Da gibt es ja auch schon Probleme, auch selbst wenn es so ein uralter Standard ist wie VGA, was ja bei allen Netbooks mittlerweile mitgeliefert wird und man so ein Kabel anschließt an so einen Beamer, das klappt nicht immer. Es liegt zum einen am Betriebssystem, an den Treibern oder was auch immer. Die Auflösung klappt nicht, wird nicht richtig gleichgeschaltet und so weiter. Da gibt es immer noch so ein paar Hakeleien. Wenn man genug Präsentationen gemacht hat, wird man das sicherlich auch bestätigen können. Werdet ihr sicherlich auch dann bestätigen können, was ich hier mit meine. Und das Interessante ist natürlich, Intel versucht das jetzt ein bisschen so zu umgehen. Versucht das nicht nur in diesem Bereich zu zwängen, sondern auch in so einem Bereich, gerade wenn man so Fernseher anspricht, in so Sachen so Diashow, Familienabende mit Diashow am PC, ist natürlich langweilig, deshalb machen wir das am Fernseher, deshalb nehmen wir den PC nur mit, um dann per Wireless Connection am Fernseher die Bilder dann darzustellen, weil wir haben ja diese großen HD-Fernseher, dann sollen wir die auch ausnutzen. Ja, das Interessante dabei ist natürlich, es kostet was. Das heißt, zum einen braucht ihr ein neues Netbook, was natürlich diesen Chip eingebaut hat. Und das ist gerade nicht mal so billig, weil ein Atom oder so Netbook, nö, da ist Pustekuchen. Da müsst ihr schon das Aktuellste vom Aktuellen haben. Und es gilt momentan nur für einige ausgewählte Prozessoren von Intel, die dann auch diese Wireless-Technologie unterstützen. Und ein zweiter Nachteil, ihr braucht natürlich eine Empfangsstation für euren Fernseher, falls das in eurem Fernseher noch nicht eingebaut ist, was ja meistens auch der Fall ist. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass sich einer einen neuen Fernseher extra wegen dem Blödsinn kaufen wird. Überlegt euch mal, ihr kauft euch jetzt schon einen neuen HD-Fernseher teilweise, weil ihr jetzt die HD-Programme von den Privatsendern sehen wollt. Und müsstet euch dann noch einen neuen Fernseher kaufen für hier Intel Wireless Display. Macht natürlich kein Mensch. Deshalb gibt es so ein Empfangssystem, was das natürlich dann erleichtern soll. Und dann auch HD-Material übertragen soll. Das heißt, ein HDMI-Anschluss ist da auch mit dran. Das heißt, HD-Material soll da übertragen werden. Wie das jetzt mit der Verschlüsselung aussieht, ich meine jetzt nicht die WLAN-Verschlüsselung zwischen den Empfängern, sondern der Verschlüsselung, wenn ihr zum Beispiel eine Blu-ray in euer Notebook einlegt oder in eurem PC und das an eurem HD-Fernseher gucken wollt über dieses Intel Wireless Display, da bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht, ob HDCP irgendwie unterstützt wird, müsste ja irgendwie, weil das ja per HDMI dann angesteuert werden soll. Naja, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall eine interessante Technologie und ich muss wirklich sagen, eine der interessantesten Technologien, die ich auf der CES, glaube ich, gesehen habe oder zumindest gelesen habe von den bisherigen Berichten. Dann ein weiterer Trend, der sich aufgetan hat, der sich ja schon gezeigt hat bei den letzten Consumer Electronics Show oder auch bei der CeBIT, ist 3D-Fernsehen oder alles, was mit 3D zu tun hat. Wir hatten ja vorher den Trend so HD-Auflösungen immer besser, immer schärfer, immer geiler, immer breiter. Und jetzt sind wir dabei, das jetzt in 3D zu ändern. Das heißt, wir sitzen jetzt zukünftig alle mit einer blöden Brille vor unserem großen HD-Fernseher und können jetzt auch in die Tiefe gehen. Das heißt, nicht nur zu tief ins Glas schauen, sondern um 3D zu sehen, sondern auch mit einer Brille auf der Nase rendert uns entweder unser Fernseher im Idealfall die 3D-Bilder und wir haben eine spezielle Brille, die uns dann abwechselnd mit Beleuchtung beschießt, so schnell, dass nur unser Unterbewusstsein mitkriegt, ach, da passiert irgendwas und unser Auge das eigentlich gar nicht mitkriegt und wir dann 3D-Filme erleben können. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt jetzt nicht nur die herkömmlichen Sachen, gab ja schon in den USA einige Serien, die dann komplett in 3D ausgestrahlt wurden und mit diesen alten 3D-Brillen, die ihr vielleicht auch in so einer normalen Zeitschrift mal gefunden habt, mit einem blauen und einem roten Glas, konntet ihr dann auf einem stinknormalen Fernseher, es konnte sogar ein Röhrenfernseher sein, dieses 3D erleben. Eigentlich eine relativ gute, runde Sache. Nicht perfekt natürlich, ist eine Technologie, die schon, glaube ich, mehr als 15 Jahre alt ist, wenn ich überlege, wann ich die erste 3D-Brille hatte und dort mir erste 3D-Bilder angeguckt habe in irgendwelchen Magazinen. Nein, nicht Magazine, die ihr euch jetzt denkt, sondern das waren so mehr so wissenschaftliche Magazine, Dinosaurier zum Beispiel in 3D, das war immer eine relativ schöne Sache. Und jetzt sollen das die Fernseher übernehmen. Und natürlich, damit die Fernseher das übernehmen können, müssen sie natürlich in der Lage sein, irgendwie die 3D-Bilder zu erzeugen. Und dort hat Toshiba, ja, ich glaube, es war Toshiba, eine interessante Technologie vorgestellt, nämlich den sogenannten Cell-TV. Und wenn ich jetzt von Cell rede, denken natürlich einige an Biologie, an Zell- und Stammforschung. Andere denken an PlayStation 3 und Cell-Prozessor. Ja, es handelt sich um den gleichen Cell-Prozessor, der auch in der PlayStation 3 verbaut ist. Er umfasst den gleichen. Bei der PlayStation 3 hat man ja so die Abfallprodukte des Power-Cell-Prozessors, den IBM ja für Server vermarktet hat, irgendwie genommen mit den 7 Kernen nur für die PlayStation 3. Kommt irgendwie billiger, bei fast gleicher Leistung. Bei der Leistung, die dieser Prozessor bietet, ist das eh egal. Und in dem Fall bei dem Cell-TV von Toshiba soll halt der volle 8-Kern-Prozessor mit jeweils, also ein Power-PC-ähnlicher Kern und 7 weitere Quasi-Kerne mit 3,2 Gigahertz mitgeliefert werden. Also jeder Kern hat dann diese 3,2 Gigahertz. Wirklich ein hammermäßiger Prozessor. Ich glaube, ich habe da schon eine ganze Menge schon von berichtet, auch zu und Vorträge gehalten zu dem Prozessor, kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern. Auf jeden Fall, der wird jetzt in einem Fernseher eingebaut. Also wenn das mal nicht Green IT ist, dann weiß ich auch nicht. Stellt euch mal vor, PlayStation 3, als die rauskam, ich glaube, die hat so im Normalbetrieb 600 Watt geschluckt. Und jetzt stellt euch vor, jetzt habt ihr einen normalen Fernseher, der euch nur Nachrichten anzeigen soll, hat so einen Cell-Prozessor drin und schluckt jetzt fast auch genauso viel und muss Lüfter haben vor allen Dingen. Also ich stelle mir das ein bisschen abenteuerlich vor, was diesen Cell-Prozessor angeht, wenn ich so an PlayStation 3 erstmal denke. Die ersten Gehversuche da mit dem Cell-Prozessor. Andererseits hat es auch interessante Funktionen. Und zwar soll es in der Lage sein, 2D-Fernsehen durch den Cell-Prozessor in 3D umzuwandeln. Das heißt, ihr könnt in Zukunft eure Nachrichten in 3D anschauen. Naja, Fußball in 3D oder Nachrichten in 3D, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, oder Klingeltonwerbung in 3D. Naja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ist auf jeden Fall eine sehr super interessante Idee, das mal zu machen. So als Forschungsprojekt sicherlich sehr gut, aber wirklich, ich will mir so einen PC nicht reinstellen müssen, der dann wirklich ein paar Lüfter haben muss, damit das Teil kühl bleibt. Und so 2D in 3D brauche ich nicht unbedingt so eine Umwandlung. Das wäre für alte Urlaubsfotos und Urlaubsfilme vielleicht auch nicht sehr gut und günstig. Aber neben diesem Umwandeln hat der Cell-Prozessor noch eine andere Möglichkeit. Das macht er so nebenbei. Das Umwandeln ist ja nicht so, ist ja gar nicht so rechenintensiv, denkt er sich. Und nimmt darüber hinaus auch noch die Fähigkeiten oder die Tätigkeit eines Mediacenters auf sich. Das heißt, Bilder über WLAN, gehe ich mal von aus, wenn da ja schon ein Cell-Prozessor drin ist, kann man natürlich auch direkt WLAN-Modul und Netzwerk einbauen. Wird dann zum Beispiel was gestreamt, vielleicht auch über dieses Intel Wireless Display demnächst, kann dann irgendwas gestreamt werden von dem Computer, HD-Material sicherlich auch, und das dann komplett natürlich auf diesem PC, habe ich fast gesagt, ja, ist ja fast eigentlich ein PC, direkt angeschaut werden können. Dieses Media Center wird sicherlich auch eine Anbindung an diese Online-Plattformen wie YouTube oder Google Video oder weiß der, was der Geier noch was haben, weil es ist ja, wie wir ja gelernt haben, seit der 202. Sendung des CC2 haben wir ja gelernt, das ist ja einer der Hauptbeschäftigungen neben Fernsehen von Jugendlichen, ist das YouTube-Gucken. Ist meistens sogar interessanter als das Fernsehen, weil man kann das Programm sicher auswählen und hat keine Werbung. Jedenfalls meistens. Mittlerweile hat ja Google auch daran dafür gesorgt, dass wir jetzt in den YouTube-Videos Werbung haben. Naja. Mal schauen, wie sich das dann weiterentwickelt. Ich schweife ein bisschen ab vom Thema. Also so ein TV-Center mit Cell-TV und Media-Center und schieß mich tot. Also das wird quasi die Verschmelzung des PCs mit dem Fernseher, so habe ich das verstanden. Und das alles noch mit coolen 3D-Effekten. Ich bin mal gespannt, wann der nächste Cell 3D-Prozessor rauskommt und wann wir unsere Filme in Hologramm sehen, ohne diese 3D-Brille zu haben. Also das ist mein kleiner Überblick über die CES. Nichts wirklich weltbewegendes Neues. Interessante Technologien teilweise vorgestellt, aber alles in allem, alles absehbar und nichts wirklich Revolutionäres mit dabei. So einige Sachen, die nicht so richtig durchdacht sind, aus meiner Sicht auf jeden Fall, und die ich lustig finde. Deshalb habe ich sie auch ein bisschen was lustig rübergebracht, hoffe ich. Und das war's für dieses Thema. Und das war's auch gleichzeitig für diese TechView Podcast Show. Und ja, das war die 54. Folge und ich hoffe, es hat euch ein bisschen was Spaß gemacht, ihr habt was gelernt. Das war's.